Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 18. September 1787. Endlich bist du auf dem Punkte, wo ich dich schon seit einigen Wochen gewünscht hätte, mehr in dir als außer dir zu leben. Du hast lange Zeit gebraucht, um deine Erwartungen von der dortigen Welt herabzustimmen, und eher war es doch nicht möglich, dass du ruhig und unbefangen sein konntest. Der Wirbel von Zerstreuungen, worin ich dich wusste, hat auch einen Einfluss auf meine Briefe gehabt. Ich unterdrückte manches, weil ich eine bessere Stimmung bei dir abwarten wollte. Übrigens wünschen wir denn doch nunmehr zu wissen, wann du zurückzukommen denkst, ob du noch nach Meiningen oder auf die Leipziger Messe gehst. Von allem diesem schweigst du ganz, und es bleiben uns nichts als Vermutungen, die wir aus dem Briefe von Charlotten zusammensetzen müssten. Wenn ich in Weimar wäre, so würde mein Enthusiasmus für einzelne Menschen zwar bald aufhören, aber ich würde sie als Ideenbehälter ansehen, wo man doch manche nicht ungenießbare Nahrung des Geistes finden kann, wenn man eine Zeit lang an sich selbst gezehrt hat. Es sind doch Kräfte da, woran man sich reiben kann, wenn sie auch gleich eine verschobene Richtung haben. Kenntnisse und Meinungen, die den Vorrat von eigenen Begriffen bereichern und zum Nachdenken auffordern, erkünsteltes Interesse, das man sich für Wahres ertauschen kann und das einem wenigstens Lust macht, seine eigenen Ideen zu entwickeln. Und alles dies ist doch besser als Leerheit und Erschlaffung. Deine jetzige Lebensart hat meinen ganzen Beifall. Woran arbeitest du denn jetzt? Bode scheint dir eine ziemlich einseitige Schilderung von Frankreich gemacht zu haben. Er war zu kurze Zeit in Paris, um mehr als eine Partei gehört zu haben, und dass dort alles Partei macht, kannst du leicht denken. Sein hauptsächlicher Umgang war vermutlich ein gewisser Savalette de Lange, Chef von der Loge, die Bode besucht hat. Frage ihn doch nach diesem Mann. Vielleicht hat er auch von Duchanteau gehört. Bodes Glaube an Magnetismus befremdet mich, sowie die Äußerung, dass er in Ansehung des Magnetismus, Masonismus, aus Paris etwas Erhebliches mitgebracht habe. Er hat im Orden eine wichtige Rolle gespielt, als das Hundsche System in den Vereinigten Logen eingeführt wurde. Seit einigen Jahren, besonders seit dem Wilhelmsbader Konvente, ist er als Bestreiter des Jesuitismus im Orden bekannt. Wenn er dich zum Proselyten machen will, so ist es für die Illuminaten, welche einige Freimaurerlogen in Besitz genommen haben. Wenn er aber wieder Anarchie der Aufklärung eifert, so möchte man ihn fragen, ob denn durch Despotismus der Aufklärung viel mehr gewonnen sein würde. Der edelste Zweck in den Händen einer Gesellschaft, die durch Subordination verknüpft ist, kann nie vor einem Missbrauch gesichert werden, der den Vorteil weit überwiegt. Weishaupts Geschichte ist mir noch nicht weiter bekannt als aus dem, was wir in den Illuminatenpapieren gefunden haben, die die Münchner Regierung hat drucken lassen. Den Illuminaten mag es wohl ärgerlich sein, dass er ihren Verfolgern eine solche Blöße gegeben hat. Ihr Eifer gegen ihn soll vermutlich ihre eigene Moralität verbürgen. Ist denn Weishaupt noch in Gotha? Was hast du denn sonst von ihm erfahren? Wielands Charakter wird mir nun immer anschaulicher, und ich wundere mich nicht mehr über eure Entfernung voneinander. Ein solcher Mensch war der Erzieher eines Fürsten. Wie mag er sich wohl dabei genommen haben? Wir ziehen morgen in die Stadt. Das Wetter ist nicht mehr schön genug, um für die Beschwerlichkeit der Entfernung von der Stadt zu entschädigen, besonders da jetzt oft zweimal die Woche Sessionen in der Kommerzdeputation sind. Über die Hofratstelle ist alles beruhigt. Wir denken nicht mehr daran. Zu meiner Befriedigung habe ich noch erfahren, dass einer der ältesten und angesehensten Hofräte, Krebel, sehr zu meinem Vorteil gesprochen und meine Arbeiten, die ich ihm vorgelegt hatte, gerühmt hat. Ferguson ist vorgestern an der Schwindsucht gestorben. Er wohnte diesen Sommer in der Nähe unseres Weinbergs. Es war traurig mit anzusehen, wie er täglich an Geist und Körper sich verzehrte. Albrecht hat uns erzählt, dass Jünger sich auf eine fürchterliche Art in die Sekunda verliebt hat und nicht von Prag fortzubringen gewesen ist, bis ihn Brockmann bei einer Durchreise beinahe mit Gewalt nach Wien geschleppt hat. Huber erinnert sich, dass Jünger schon in Dresden viel Geschmack an der Sekunda geäußert hat. Das Theater hat sehr über dich geklagt, weil du ihnen die Abänderung des Carlos nicht geschickt hast. Sie haben die Aufführung in Prag dadurch eingebüßt. In Leipzig hat er diese Woche gegeben werden sollen. Reinickes Sohn ist als Hamlet und dem Mönch von Karmel aufgetreten. Zum Lustspiel soll er nicht taugen. Meine Briefe wirst du nun wohl erhalten haben. Huber sieht deiner Antwort wegen München und Mannheim entgegen. Alles grüßt. K.